Schüsse, ich falle, schlagartig drücken sie sich durch meine Adern. Es fühlt sich an, als würde mich die Droge innerlich zerschneiden, weil ich nicht mehr nehme. Das ist ich drücken sie sich durch meine Arme. Es fühlt sich an, als würde mich die Droge innerlich entscheiden. Bye. Ich kann mich nicht hinlegen, wenn du hier rumwanderst mit dem Kopf voll Asset. Thank you. machen dein Ding. Dein Ding. suggestions that you would we'll be right back. Das war's.